schau ich lässig in die Augenhöhle eines Typen, der mich nicht leiten kann. Er hat Dienstkleidung an sein Gesicht zur Faust geballt. Dieses tausend Schönchen, ich völlig entspannt, das würde ich Frauen einölen. Blasser Rauch in die Augen eines nörgelnden Mannes. Und es nörgelt aus der Bahntoilette, es nörgelt auf den Parkplatzplätzen. Der Taxifahrer nörgelt, als hätte er eine fahrbare Nörgelpresse. Ich schau mich um. Mit gehobenen Brauen, miese Rock und suche würdige Gegner. Diesen Irfling, diesen Clown, diese Nase auf dich, Homo. Aus dem Bauch einer Bauersfrau stache so fest in deine Augen und seh Verachtung auftauchen. Und du blinzelst, versnobbt nach nem Schwachpunkt und findest keinen Slogan, zu lang du auch suchst. Mein Jung, keine offenen Stellen, als wär ich Dr. Manhattan, Warner Bros. Watchmen. Und die Konsequenzen, ich werf dir was zu kauen hin, während ich die Pause nutz, geb ich dir deiner Frau, deinem Kind ein aufgebautes Bild und werf dir was zu glauben hin, in der Nacht wie einem Wachhund. Und ich hoffe, du erstickst alleine an der Verpackung. Es stinkt nach Fleisch überm Datum, nach Silage und einer Ladung Schrot in deinen Arschpunkt. Dein Problem, Dicker, ist einfach, du kommst mit nem Messer zu ner Schießerei. Ich komme mit üppiger Bewaffnung aus der Fleischerei, mit verschiedensten Eisen. Okay, ja, Einkaufsschläger ist auch dabei, doch der ist für später. Doch die Magnum ist gleich. Und du hältst in deiner Hand nur die West Eyes aus der Tschechoslowakei. Der Gedanke an mich hält dich schwach wie Crystal Meth auf den Ziehfliesen oder Pep durch den Test bereit den Geldschein. Höre King Nothing von Metallica, ich gebe dir den Mittelfinger wie ner Überwachungskamera. Du denkst, ich war unaufmerksam und du rennst auf mich zu wie die Perser von Xerxes. Du denkst, ich bin unbelehrbar, doch komm erstmal in meine Schule und du kennst, wie ernsthaft du dich entfernt hast. Ich bin unbeherrschbar, meine Welt ist Artefakt, praktisch unersetzbar. Deine Welt ist eine Seifenblase, die am Sterbebett platzt und auf dem Grabstein steht endlich Feierabend. Du hast genervt, du Spaß, und wenn auf meinem auch das gleiche steht, haben wir meilenweit die ganze Welt in auseinander gelebt, Atze. Aber nix viel gemeinsam, du hast jetzt schon rote Augen, vor Wut. Oder von der Tagesseife schauen, Tagesscheiße schauen, lass die Tage weiterlaufen. Lass die Arbeit weiterlaufen, lass den Nagel weiter kauen, was bleibt, ist ein Grabstein, auf dem steht. Namen sind was für Grabsteine, Babe. Für die Panzertapes.